Als er mir die Karte zurückgab, entschuldigte er sich für die Länge des Gesprächs. »Ist schon in Ordnung. Blöde Geschichte. Tut mir leid«, sagte ich. Was sollte ich sonst sagen? Er zuckte mit den Schultern. »Naja, es gibt Schlimmeres.« Irgendwie fand ich sympathisch, wie er mit der Sache umging. »Und jetzt müssen Sie die Nacht über hier bleiben.« »Da bleibt mir wohl nichts anderes übrig. Paris bei Nacht. Ist doch romantisch«, grinste er und wandte sich schon ab. »Naja, vielen Dank jedenfalls. Machen Sie es gut.« Ich konnte ihn jetzt nicht so stehen lassen. »Kann ich Sie auf ein Bier einladen?« Er drehte sich um, wieder dieser erstaunte Blick. »Oh«, sagte er, »das wäre jetzt allerdings nett. Sie sind ja ein richtiger Schutzengel.«